Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Die Pioniere des Rock'n'Roll, sie sterben aus. Im Jahr 2017 jährte sich der Tod von Elvis schon zum 40. Mal und in diesem Jahr sind Chuck Berry und Fats Domino von uns gegangen, zwei Urväter des Rock'n'Roll. Bleibt noch Little Richard, der Sohn eines Schwarzbrenners und einer Mutter, die er Indien nannte, war die schillerndste Figur des Rock'n'Roll oder auch die Queen des Rock'n'Roll. Heute wird er 85 Jahre alt. Klaus Walter gratuliert, nicht ohne Wehmut. Die erste Platte, die ich mir kaufte, war von Little Richard und sie lehrte mich mit einem Schlag alles, was ich über Pop wissen musste. Die Botschaft lautete: Tutti Frutti All Rooty, Tutti Frutti All Rooty, a wop, bop, a lubop, a lop, bam, boom. Als Zusammenfassung dessen, worum es im Rock'n'Roll wirklich ging, waren diese Worte meisterhaft. Also borgt sich der britische Autor Nick Cohn die meisterhaften Worte für seine Geschichte der Popmusik. A wop, bop, a lubop, a lop, bam, boom. Richtige Texte gab es so gut wie nie, sondern nur einfache Phrasen, beinahe Kauderwelsch. Es war so etwas wie ein Geheimcode der Teens, fast eine Zeichensprache, die den Rock für Erwachsene ganz und gar unverständlich machte. Der Meister dieser Zeichensprache war Little Richard. Seine Geheimcodes waren so geheim, dass sie ihm selbst unheimlich waren. Aus dem Nichts kommt Tutti Frutti. Little Richard weiß selbst nicht, was es bedeutet. Bumps Blackwell dagegen kapiert sofort. Blackwell ist der Produzent von Tutti Frutti und er weiß sofort, dass das ein Hit wird. Und er weiß sofort, dass er den Text ändern muss. Denn eigentlich beginnt Little Richard so. Tutti Frutti, good booty. Booty steht umgangssprachlich für Arsch. Und die Sache wird nicht besser dadurch, dass Little Richard hier nicht eindeutig den Good Booty eines weiblichen Wesens besingt, sondern dazu später mehr. Also wird der Text entschärft und dann kommt ein Weißer daher und macht einen Welthit aus Tutti Frutti. Der weiße Schlagersänger Pat Boone macht in den 50er Jahren Karriere, indem er Rock'n'Roll-Hits von schwarzen Künstlern wie Chuck Berry oder Fats Domino auf den Geschmack des weißen Publikums zuschneidet. Pat Boone ist sein Freund, sagt Little Richard. Dabei hat Boone mit seinem Tutti Frutti das hundert- oder tausendfache verdient. Ein Apartheid-System habe geherrscht in seiner Heimatstadt Macon, Georgia, auch in der populären Musik. Pat Boone habe Tutti Frutti größer gemacht. Schwarze Musik lief nur bei schwarzen Radios, man nannte sie Race Music. Rassenmusik oder drastischer oder gleich das N-Wort. Warum bist du so grausam zu mir, wenn ich dich behandle wie eine Queen, O Thomasine? Fragt der kleine Richard. Der Name Thomasine mag dem Reim geschuldet sein. Oder dem Umstand, dass Little Richard sexuell nicht festgelegt war. Er sei omnisexuell, hat er mal gesagt. Ob Thomas oder Thomasine, Richard ist die Queen. Wenn Elvis der King war, pflegte er keineswegs entschuldigend zu sagen, dann bin ich die Queen des Rock'n'Roll, schreibt der Kritiker Willi Winkler. Die Rock'n'Roll Queen betreibt Genderbending und Crossdressing Jahrzehnte vor David Bowie und sie hat, nach allem, was man weiß, auch mehr Sex mit Männern als Bowie. Josephine Baker, I just wanted to be flash and fancy. Flash und fancy wie Josephine Baker wollte Richard aussehen. Flamboyant ist das Wort. Federboa, toupiertes Haar, Make-up, Frauenkleider. Nochmal Willi Winkler. Es sind die seit Michelangelo und Oscar Wilde bedeutendsten Beiträge der Homosexualität zur Kunst. Schon allein durch sein onomatopoetisches, komplett sinnfreies, also geradezu jandelsches Glaubensbekenntnis. A wop, bop, a lubop, a lop, bam, boom. Apropos Glaubensbekenntnis. I wanna be holy like Jesus. Auf seine alten Tage hat Little Richard mal wieder zu Jesus gefunden. Im September gestattet er dem christlich-fundamentalistischen Sender Three Angels Broadcasting eine Audienz. Rock'n'Roll is not a part of Jesus. Jesus hat was gegen Rock'n'Roll und Jesus hat was gegen Schwule. Schwule Gefühle seien unnatürlich. Deshalb sei er, Little Richard, jetzt nicht mehr schwul. Das hat er im christlichen Fernsehen verkündet. Die entsprechenden Aussagen sind inzwischen gelöscht. Damit hat die einstige Queen ihre queeren Fans verprellt. Heute wird Little Richard 85 und er hat die Antwort gefunden. Jesus is the answer. And if you got Jesus, you got everything. Ich glaube hingegen, wenn Jesus wirklich was gegen Rock'n'Roll hätte, dann hätte Gott nicht Little Richard geschaffen. Happy Birthday, Little Richard, zum 85. Geburtstag. Klaus Walter gratulierte.